Kapitel 5. Eine heiße Spur. Das fehlt Elisabeth bis jetzt. Vielleicht bei Andreas zu Hause? Als nächstes fahren sie also zu seinem Haus. Es ist eine Villa am schönen und berühmten Philosophenweg. Im Garten arbeitet eine Frau. Gerd Eisenbart spricht sie an und sie erkennt ihn sofort. Zuerst erklärt er ihr: Ich war im Ausland, komme zurück und höre, dass Andreas tot ist. Ihr Gesicht bleibt hart und sie fragt nur kühl: Es ist doch alles vorbei. Was möchten Sie hier? Sehen Sie, ich glaube einfach nicht an einen Unfall. Deshalb suchen wir nach der Wahrheit, wir beide. Und er stellt Elisabeth vor. Langsam öffnet sich die Frau. Emma Bodensky, ich bin die Schwester von Andreas. Sie haben sicher Fragen, wie schon die Polizei und die Leute von der Zeitung, nicht wahr? Stimmt. Können Sie uns bitte etwas über das Leben von Andreas erzählen? Wer mit ihm zusammen war und so weiter? Geht das? Elisabeth will das Vertrauen von Frau Bodensky gewinnen. Naja, es war ein bewegtes Leben. Er hatte ein offenes Haus. Zu ihm sind viele Leute gekommen, auch Studenten. Eine bestimmte Person besonders oft? Jetzt kommt es, denkt Elisabeth. Ja, richtig. Da war immer wieder diese junge Frau, vielleicht eine Studentin. Die war auch mal über Nacht hier. Wissen Sie ihren Namen? Fragt Elisabeth sofort. Ich weiß nicht. Doch, Carla, Kuhn, Kahn, Kien oder so. Aber jetzt ist es genug. Gehen Sie bitte. Sie will nichts mehr sagen. Herr Eisenbart, das war aber sehr wichtig. Jetzt kann meine Suche richtig beginnen. Elisabeth ist wieder optimistisch und geht sofort zurück zur Universität.